Das sei ganz gut getarnt gewesen. In den Präsentationen war das Portfolio aufgeteilt in Häppchen, etwa in Mainstream und Luxus und dann in weitere einzelne Projekte, sodass die komplette Übersicht gefehlt habe, erzählt ein Handelsmanager. Alarmsignale werden geflissentlich ignoriert. Schon 2019 warnte die Ratingagentur Kreditreform vor einer negativen Rating-Implikation im Zusammenhang mit dem wiederholten Schutzschirmverfahren des wesentlichen Mieters Galeria. Die Signa Prime brauchte den ständigen Miettransfer wie ein Nierenkranker eine Bluttransfusion. Die Signa betrieb einen Geldkreislauf, den der Volksmund als linke Tasche, rechte Tasche bezeichnen würde, zu Lasten des operativen Geschäfts der Warenhäuser. Und das nicht nur bei Galeria. Mitten am Kudamm steht das Kaufhaus des Westens, KaDeWe. Seit mehr als einem Jahrhundert ist es das größte Warenhaus Berlins und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. In der Lebensmittelabteilung gibt es Trüffelpralinen, eine Champagnerbar und auf Wunsch auch abseitiges wie Deconstructed Currywurst. Ein Haus des Luxus mit den besten Marken von Welt. Gucci residiert dort genauso wie Louis Vuitton. Der durchschnittliche Einkaufszettel fällt mit rund 300 Euro 7-mal höher aus als in einer Galeria-Filiale. Trotz des hohen Umsatzes und trotz einer Luxuskonjunktur, die Aktienkurse von Anbietern wie Louis Vuitton zu immer neuen Höchstständen trieb, schaffte es das Haus über Jahre nicht, schwarze Zahlen zu schreiben. Auch dafür ist Benkos Handelstrick verantwortlich. Benko hat dem Berliner Konsumpalast im Zuge der Karstadt-Übernahme 2013 aus dem Pool von rund 100 Häusern herausgelöst, zusammen mit dem Oberpollinger in München und dem Alsterhaus in Hamburg und in die Premium-Gruppe transferiert. Für das operative Geschäft benötigt er einen strategischen Partner und findet ihn mit Hilfe von Vittorio Radice, Chef des Rinascente in Mailand, seit 2011 im Besitz der Central Group. Dieser handelt für Tos Kedativat, das Oberhaupt des reichen Familienclans aus Thailand, einen Deal aus. Die Thais bekommen die Hälfte des Handelsgeschäfts der KaDeWe Group, Benko behält die Immobilien weiter in seiner Hand. Die Thais hätten damals nicht gewusst, was ein Triple-Net-Vertrag ist, die hätten das nicht verstanden. Später merkten sie an, dass sie jetzt in Häusern seien, in denen die Haustechnik kaputt wäre. Das sei doch Vermietersache. Aber René habe sie da nie mehr rausgelassen, erzählt ein Vertrauter der Kiratiwats. Interne Dokumente zeigen, wie belastend die Mieten für das KaDeWe waren. Im Corona-Jahr 2020 bürgten die Bundesrepublik und drei Bundesländer für einen Betriebsmittelkredit der KaDeWe Group in Höhe von 90 Millionen Euro. Als Grundlage für die Entscheidung fertigten die Berater von PricewaterhouseCoopers, PwC, ein Gutachten an. In diesem führen die Berater die bilanzielle Überschuldung der KaDeWe Group unter anderem auf die hohen Mieten an die Grundstückseigentümer zurück. Jedes Jahr zweigte Benko mehr Einnahmen ab. Die Mieten für die KaDeWe Group waren indexiert, weshalb der Kreditgeber, die BNP Paribas, in einer Stellungnahme vermerkte, dass die Finanzlage der KaDeWe Group durch geringes Eigenkapital und hohe Mietverpflichtungen gekennzeichnet sei. Warum aber trugen die Gewerkschaften, die Arbeitnehmervertreter, die hohen Mieten bei Galeria mit? Warum wehrte sich das Management der Warenhauskette nicht? Warum billigte die Central Group Benkos Blutsaugertrick? Ein bisschen Gegenwehr gab es. Wenn überhaupt, ähnelte diese aber eher einer Kissenschlacht denn einem echten Kampf. Zugeschickt hatte Benko alle für sich eingenommen, mit einfachsten Mitteln. Entweder durch Geld oder die Aussicht darauf. So schloss das Galeria-Management seine Verträge nicht mit der Galeria Warenhaus GmbH ab, sondern mit der Signa. Schon der ehemalige Karstadt-Sanierer Stefan Vandal war an der Signa Retail beteiligt. Der langjährige Galeria-Chef Miguel Müllenbach, der Galeria durch zwei Insolvenzen steuerte, forderte nach der Pleite des Mutterkonzerns 5,5 Millionen Euro von der Signa ein. Bei einem Teil davon soll es sich um Boni aus seiner Galeria-Zeit handeln. Selbst als Benko ihn im Frühjahr 2023 vor die Tür setzte, um einen Neuanfang bei Galeria zu wagen, erhielt Müllenbach als Sahnehäubchen einen Beratervertrag mit Signa. Es war ein Geben und Nehmen. Am wenigsten profitierten noch die Thailänder, Benkos Partner im Luxussegment. Die Thais seien wegen der Mieten genervt gewesen. Doch ihre Klagen drangen bei Benko nicht durch. Schnell wurden ihre Argumente platt gemacht. Die Signa habe einen höchst diversen Investorenkreis, hieß es dann. Die Geldgeber bei den Immobilien hätten kein Interesse an Mietminderungen. Der Aufsichtsrat würde nie zustimmen, sie könnten sich selbst gerne eine blutige Nase holen und die Signa Prime Anteilseigner um Mietminderung bitten. So sei das weggefegt worden, erzählen Beteiligte.